Thank you. Thank you. Ja, geht um. wandelt er ans Grüne, ins Grau. Fürst der Dunkelheit, erhöre meine Worte. Schwachsinnige Texte gehören einfach dazu. Fürst der Dunkelheit, erhöre meine Worte. Gib mir das Blut, nachdem ich lechze. Fürst der Dunkelheit, gib mir das Blut. Das Blut, nachdem ich lechze. Yeah.

Thank you. Thank you.